WDR 5. Neugier genügt. Silbrig blinzelt die Sonne vom hohen Tann. Rein und klar plätschert der Bach. Das Dammwild äst, die Murmeltiere pfeifen. Die Welt ist in füglicher Ordnung, irgendwo in den steirischen Alpen. Hubert, der Jagdaufseher, und sein noch minderjähriger Gehilfe durchstreifen das Revier. Da stört Handlung das Idyll. Was ist denn los? Wir schlagen ja den Silberwald. Unglaublich. Derbe Burschen machen sich am Sinnbild der Natur zu schaffen. Erbarmungslos wuchten sie ihre Äxte in den jahrzehntelang gewachsenen Stamm, ziehen die Säge durch den Rumpf, bis dass der Baum zu Boden geht. Für Hubert höchste Zeit, seines Amtes zu walten. Grüß Gott, Erbläner. Am Weg zum Silberwald, was? Ja, warum? Wie kann man denn dort schlägern? Ihr verkrimmt ja das ganze Wild. Der Silberwald ist der beste Schutz fürs Wild, wenn es stürmt. Was geht mich euer Wild an? Sehr traurig, wenn Sie als Forstmann so denken. Wenn ich ein Zugreister wie Sie wäre, hätte ich mich nicht um fremde Angelegenheiten kümmern. Gehen wir. Auf Dorn ist Holt, auf Holm ist Schwind, das in dem Euern bringt. Damit ist das Tableau des Heimatfilms der 50er Jahre entworfen. Die untadelige Natur, die es zu bewahren gilt, der Frevel, den es zu verhindern gilt, die geheimnisvolle Andeutung, die es zu entschlüsseln gilt, ach ja, und das Herz, das es zu entflammen gilt. Ah, das ist Hubert Gerold, mein Wildbetreuer und junger Freund. Und das ist die Liesel, mein Sorgenkind. Der Großpapa hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Ja, Kinder, ein Ball ist zum Tanzen da, also hinein ins Vergnügen. Natürlich sind Hubert der Wildbetreuer und Liesel das Sorgenkind füreinander bestimmt. Doch darauf muss das Publikum noch eine gute Stunde warten. Eigentlich ist die Liesel eine aus dem Dorf. Doch sie ist in die große Stadt gezogen, hat dort studiert. Nun ist sie heimgekommen, um bei Großpapa Landluft zu schnuppern. Keck bis ins Stehkrägelchen stolziert sie nun durchs Dorf und mischt sich naseweiß in Angelegenheiten, die im Heimatfilm nun mal Männersache sind. Sorgen macht sie dem alten Hofrat, weil sie in der Stadt mit Max, dem Künstler, verbandelt ist, der mit dem Sportwagen durch die Gegend kutschiert und dazu noch das Abstrakte liebt und nicht wie Großpapa die Schnitzkunst des 17. Jahrhunderts. Und an diesen wenig bodenständigen Charakter hat sich die Liesel nun gebunden. Aber im Grunde ist die Liesel ein guter Kerl. Eine von uns, aus dem Dorf, der Heimat. Sie muss nur wieder auf den rechten Weg geführt werden. Das wird Huberts Aufgabe sein. Und er stellt sich ihr schon bald, als nämlich die Liesel mit den Skiern durchs Sperrgebiet gleitet. Hallo! Wie kann man denn mitten durch die Einstände des Wilds fahren? Warum sind Sie denn so böse? Woher soll ich wissen, dass man da nicht durchfahren darf? Es sind ja überall Warnungstafeln aufgestellt. Die habe ich nicht gesehen. Ihr Stadtleut seht auch nie das, was sie sehen sollen. Ihr glaubt, in den Bergen kann man sich überall herumtreiben. Und dabei versprengt ihr uns das Wild in alle Winde. Ja, das kommt davon, weil Sie sich seit dem Jägerball gar nicht mehr um mich gekümmert haben. Ihr müsst uns Stadtleut halt richtig erziehen. Kommen Sie halt mit. Heimatfilme waren Gemütsstützen für Stadtmenschen. Deutsche Großstädte boten in den 50er Jahren immer noch einen deprimierenden Anblick. Trümmerhalden und Kriegsruinen prägten nach wie vor das Stadtbild. Da war der Blick in die unversehrte Natur eine Wohltat. Heimatfilm, ein deutsches Phänomen? Filmhistoriker Michael Girke. Heimatfilm ist ein deutsches Genre. Und zwar das einzige originäre Genre, das der deutsche Film entwickelt hat. Dieser Heimatfilm hat etwas aufgegriffen, was es in der deutschen Literatur seit dem 19. Jahrhundert gibt, eine sogenannte Heimatliteratur. Und die Ikonografie des Heimatfilms ist eben in den 20er Jahren entwickelt worden. Die Bildersprache des Heimatfilms wurde im Dritten Reich zunächst mal in Blut und Boden gestampft und ist danach entnazifiziert wieder auferstanden. Richtig erfolgreich wurde der Heimatfilm erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Große Teile des Landes lagen in Trümmern und der Heimatfilm hat in diesem Augenblick eine Art Sehnsuchtlandschaft angeboten, eine heile Welt, wenn man denn so will. Bei der Pirsch durch den Silberwald wird der Heimatfilm minutenlang zum Hochamt für die Natur. Die Handlung marginalisiert sich zur Randerscheinung. Wald und Wiese rollen sich vor der Filmkamera aus. Kapitale Hirsche treten auf die Lichtung. Es balzt der Auerhahn. Dachse, Marder und Füchse tummeln sich durchs Unterholz. Auf dem Ast sitzt regungslos der Uhu. Steinböcke und Gämsen springen durch den Fels. Und zwischendurch immer wieder da, da Adler. Und gemeinsam mit Liesel möchte der großstadtgeplagte Kinobesucher ausrufen: Herrlich ist es hier draußen. Manchmal beginne ich an meinem Leben in der Stadt zu zweifeln. Heimatfilme ersparten den Zuschauern zwei Kinostunden lang den Blick auf die Realität im Nachkriegsdeutschland. Nach den Notzeiten der Kriegs- und Wiederaufbaujahre bedienten sie ein kollektives Bedürfnis nach heiler Welt, nach geordneten Verhältnissen, wie sie noch vor der Kriegskatastrophe bestanden hatten, boten Heimatgefühle, wo es keine intakte Heimat mehr gab. Willi Fritsch, auch er ein Heroe des Heimatfilms. Ja, also das war unsere Aufgabe, nicht wahr? Zwei Stunden geben, dass das Publikum alles vergessen soll, was draußen ist und nur sich freuen soll im Kino. Die Heimatfilme erfüllten diese Aufgabe überaus erfolgreich. Sie lockten Millionen von Menschen in die Lichtspielhäuser. Schon der erste seiner Art, Schwarzwaldmädel, 1950 uraufgeführt, war ein triumphaler Kassenerfolg. Der Förster vom Silberwald aber brach sämtliche Rekorde. Nach dreijähriger Laufzeit hatten ihn 22 Millionen Menschen gesehen. Grün ist die Heide von 1951 brachte es auf 19 Millionen Besucher. Die Kinohäuser konnten den Andrang kaum bewältigen. So wie die Zentrallichtspiele im hessischen Eschwege, einem Städtchen im früheren Zonenrandgebiet. Nach nur 10-tägiger Laufzeit von Grün ist die Heide wurden bereits 12.088 Besucher gezählt. Eschwege hatte 24.000 Einwohner. Jeder Zweite hatte also innerhalb der ersten 10 Tage den Film gesehen. Ja, grün ist die Heide ist grün. Die Uraufführung von Grün ist die Heide aber fand dort statt, wo die Heide am nächsten liegt, in Hannover. Ernst Bolius, damals Kritiker der Zeitschrift Filmwoche, war dabei. Die Hannoveraner strömten und belagerten die Hotels, wo die Künstler wohnten. Die Polizei musste den Verkehr regeln. Wenn die Künstler dann zum Verbeugen ins Theater kamen, in Hannover waren Trümmer, Trümmer, Trümmer. Man kann ja von grauen Städten sprechen, nicht? Und das war bunt, das ist farbig gewesen. Wissen Sie, wenn ein Mann eine Frau liebt und sie von ihm nichts wissen will, dann gibt es ein wunderbares Mittel. So? Ja, er muss mit ihr in einer Vollmondnacht, so wie heute, über die Heide gehen. Dann liebt sie ihn auch. Da kann sie nichts mehr dagegen tun. Das habe ich aber noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich habe es eben erst erfunden. Ach. Der da so gekonnt der Dame seines Verlangens nachstellt, ist der Heideförster Walter Rainer, gespielt von Rudolf Prack, dem hauptamtlichen und irgendwann auch dienstältesten Herzensbrecher des Heimatfilms. Sein Gegenüber ist Helga Lüdersen, alias Sonja Ziemann. Heide Helga trägt ein Geheimnis mit sich herum, das Förster Walter noch nicht kennt. Der seit langem gesuchte Wilderer ist ihr Vater. Warum tust du das? Vater, bedenke doch, wir sind doch hier nur zu Gast. Es geht uns doch gut. Gut geht's uns hier? Geduldet sind wir hier gerade. Warum darf man kein Mensch mehr sein, nur weil man alles verloren hat? Verloren hat Vater Lüdersen sein Gut in Schlesien. Mit dem Verlust des eigenen Jagdreviers, so beklagt er sich, sei ihm auch das Gefühl abhanden gekommen, ein Mensch zu sein. Die Wiederherstellung des Selbstwertgefühls betreibt der enteignete Landadlige mit Verbitterung und Trotz, indem er jetzt in fremden Wäldern jagt, als wären es die eigenen, was ihm dort aber als gesetzwidriges Wildern ausgelegt wird. Der Heimatvertriebene ist ein immer wiederkehrendes Thema im Heimatfilm der Wiederaufbaujahre. Auch der Förster vom Silberwald ist nicht von hier. Fräulein Liesel. Ich habe draußen die Orgel gehört. War das nicht Bach? Ja, die Gemäulfantasie. Sie spielen großartig. Wo haben Sie das gelernt? Auf unserem Gut, in meiner verlorenen Heimat. Ja, ja, der Großpapa hat mir schon davon erzählt. Ja, ja, der Großpapa. Den Rest kann sich der Zuschauer mit Bachs Fantasien zusammenräumen. Die Vertreibung war ein großes Thema jener Jahre. Schließlich strömten allein bis 1950 8 Millionen Vertriebene und 1,6 Millionen Flüchtlinge ins Bundesgebiet. Sie stellten damit rund 20% der westdeutschen Bevölkerung. Das Flüchtlingsproblem tickte wie eine Zeitbombe im Gebälk des jungen Staates. So die Diagnose des Historikers Hans-Peter Schwarz. Oh, mein liebes Riesen, wo die Elbe so heimlich rief. Im Heimatfilm ist die Vertreibung ein Schicksal, das vom Himmel fällt. Es wird in keinen historischen Zusammenhang gestellt, etwa als das Resultat eines mörderischen Krieges, mit dem Deutschland die Welt überzogen hatte. Und im Heimatfilm wird das Problem weichgespült. In der Schlusssequenz von Grün ist die Heide findet im Heidedorf das Schützenfest statt. Alteingesessene sitzen neben Neuankömmlingen, die die Trachten ihrer alten Heimat tragen. Der geläuterte Lüder Lüdersen hält eine Rede, in der er für die Aufnahme dankt und dafür, dass ihm die Heide zur zweiten Heimat wurde. Und dann hat der Amtsrichter, gespielt von Willi Fritsch, für die aus Schlesien stammenden Neubürger eine Überraschung vorbereitet. Er lässt das Lied vom Riesengebirge anstimmen, die inoffizielle Schlesier-Hymne, in das nach und nach die Heimatvertriebenen einfallen. Ein Bild der Harmonie und des Trostes, ein typisches Bild des Heimatfilms. Aber eben auch ein illusionistisches Bild, wie die wissen, die es miterlebt haben. Gedreht wurde diese Szene in Bleckede, einem kleinen Ort in der Nähe von Lüneburg. Dort lebten damals über 1000 Flüchtlinge. Walter Neumann war einer der Alteingesessenen. Als die Flüchtlinge kamen, war es stellweise grausam. Man hat friedlich in einem Haus gewohnt und hier kamen wildfremde Leute, die ja auch Schlesisch sprachen, unter sich. Ja, meine Damen und Herren, was soll ich Ihnen sagen? Wir wollen versuchen, einen volkstümlichen Film zu machen. Das heißt also keinen Problemfilm, keinen Dokumentarfilm. Das ist ein Film, der in nichts stimmt und in allem stimmt. Die Wälder singen, die Menschen singen, aber vor allen Dingen soll das Herz sprechen. Stimmen muss im Heimatfilm nur die Stimmung. Sachliche Stimmigkeit bleibt anderen Filmgenres überlassen. Das Motto des Gefühlskinos, hier vorgetragen von Regisseur Rudi Schindler, gilt vor allen Dingen für den Heimatfilm. Auch in Schindlers Streifen, wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt aus dem Jahr 1953, sind alle Zutaten für eine heimatliche Gefühlsmelange im Stile der 50er Jahre vorhanden. Der vertriebene Landwirt aus den ehemaligen Ostgebieten, der sich jetzt als Holzfäller verdingen muss, der verwitwete Gutsbesitzer mit seiner Tochter im heiratsfähigen Alter und Rudolf Prack, der die Herzen bricht. Nach Irrungen und Wirrungen ist beim abschließenden Trachtenfest alles wieder in bester Ordnung. Auch im Silberwald zwischen Liesel und Hubert beginnen sich die Dinge langsam zu richten. Max, der Stadtmensch und die Fehlbesetzung an der Seite unserer Liesel, erschießt Jockel, den besten Hirsch im Silberwald, was er nicht durfte. Hubert, der Förster, erschießt Rolf, den Lieblingsschäferhund von Liesel und ein Geschenk von Max, weil Rolf, der Schäferhund, immer wilderte im Silberwald, was er nicht durfte. Zurück in Wien erklärt Max der Liesel alles. Zum Beispiel, dass Hubert ihn, Max, nicht verpfiffen hat, Liesel zuliebe. Daraufhin hält Liesel es in Wien nicht mehr aus, will endlich zu ihrem Hubert und fährt zurück in die Berge. Du hast dich fabelhaft benommen. Bitte verzeih. Das wollte ich dir sagen. Liesel. Ja? Ich muss dir auch etwas sagen. Was hast du? Ein Bär. Wieder wird die längst fällige Vereinigung der beiden durch eine unverhofft auftretende Laune der Natur hinausgezögert. Ende der 50er Jahre wird derart natürliche Komik immer seltener in den Kinos. Die Ära des Heimatfilms läuft aus. Sie wird abgelöst durch den Musikfilm. Der deutsche Kinobesucher, des ewigen Urlaubs in Schwarzwald, Lüneburger Heide und Alpenvorland überdrüssig, lässt sich jetzt lieber nach Bella Italia entführen. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gerät der Heimatfilm völlig in Verruf. Er gilt jetzt als verfilmter Groschenroman, als Kitsch und Schund. Erst in den 80er Jahren kommt das Thema Heimat dann so langsam wieder aus der Versenkung. Der Hunsrück ist unsere Heimat. Nur einer, der hat's im Hunsrück nicht mehr ausgehalten. Wie er 28 Jahre alt war, ist der Paul Simon einfach fortgegangen. Edgar Reitz beginnt seine vielstündige Filmerzählung mit dem Titel Heimat. Eine Auswanderer- und Heimkehrergeschichte, die startet und endet im fiktiven Hunsrückdorf Schabach. Eine aufwendige und überaus komplex erzählte Annäherung an das, was über die Jahrhunderte hinweg Heimat bedeuten könnte. Der Regisseur. Es ist vor allem etwas, was den Menschen immer wieder ins Bewusstsein tritt, wenn sie das, was wir Heimat nennen, verlassen. Wenn sie neu Fuß fassen müssen an Orten, die ihnen nicht aus der Kindheit heraus geläufig sind. Dort entsteht auf einmal das Gefühl der Fremdheit und in der Erinnerung entsteht Heimat. Andere Filmemacher, andere Landschaft, gleiches Thema. Niemand weiß mehr genau, warum seit Jahrhunderten Feindschaft zwischen Gscheid und Milsdorf herrscht. Aber die Alten können sich noch daran erinnern, was einst im Herbst geschah. Bergkristall, die Novelle von Adalbert Stifter, hat Josef Filzmeier als ein Drama zwischen Kirchturm und Gletscherspalte inszeniert. Doch Heimat als Stoff fürs Kino ist selten geworden. Vor allem haben Heimatfilme längst nicht mehr den Publikumszuspruch wie noch in den Nachkriegs- und Wiederaufbaujahren, als das Thema sozusagen auf der Straße lag. Die Heimat ist von der Filmleinwand auf den Fernsehschirm umgezogen. Hier ist sie etwas heruntergekommen zur Postkartenkulisse für das Wirken überkommener Weißkittel-Autoritäten oder klingender Hintergrund für eine der zahllosen Heimatmelodien. Besonders erfolgreichen Stoffen wird hin und wieder die Ehre einer Neuinszenierung zuteil, wie bei der so und so vielten Verfilmung der Geier-Walli. Walli, Obacht! Der Adler! Walli, um Gottes Willen! Auch ausländische Landstriche sind offenbar in der Lage, dem deutschen Fernsehpublikum Heimatgefühle zu verschaffen. Rosamunde Pilcher-Verfilmungen an der Südküste Englands laufen nun seit 22 Jahren mit guten Quoten sonntagsabends im ZDF. Das Heimatambiente ist gewissermaßen standardisiert. Blitzweiße Kiesauffahrt vor dem Landhaus, Golfplatzrasen mit Gärtner, distinguierter Butler an der Tür und innen Mary mit der Servierschürze, die gute Seele des Hauses. Handlungsbogen wie gewohnt. Übrigens, was willst du Lilian zum Geburtstag schenken? Einen Verlobungsring? Wie kommst du denn darauf? Na, immerhin seid ihr seit Jahren ein Paar. Ich bin noch nicht so weit. Und wann bist du soweit? Das dauert dann eben knappe anderthalb Fernsehstunden und einige Drehbuchverwicklungen, bis die richtige dann auch gefunden ist. Das Glück wird bei Rosamunde Pilcher immer in der Heimat gefunden. Auf dem Verlassen der Heimat liegt kein Segen. Erst die Rückkehr lässt auch das Schicksal ein Einsehen haben. Alles fügt sich, alles richtet sich, alles findet und bindet sich. Willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten? Ganz offiziell, vor allen Leuten, ich frage dich hiermit, Grace Bull, willst du meine Frau werden? Und ich stehe nicht auf, bis du nicht ja sagst. Der direkte Weg ins Heimatglück. Andere Zeiten, andere Vorgehensweisen. Hubert, unser Wildbetreuer aus dem Silberwald, wird Gleiches im Sinn gehabt haben, als er seine Liesel aufforderte, morgen früh mit mir nach dem Adlerhaus zu sehen. Zu den Adlern? Sie wollten mich doch nie mitnehmen. Ich habe gedacht, es ist zu anstrengend für Sie, aber... Werde ich die Adler auch wirklich sehen? Natürlich. Musik. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.